jetzt wollte ich mit Ihnen auch so ein Interview machen. Sie brauchen keinen Namen nennen, sagen Sie mir einfach nur, was haben Sie mit Rechtsanwälten alles schon mal erlebt? Oh, Rechtsanwälten, da habe ich hier einen Anwalt, der hat mich reingelegt. Also da bin ich ja hingegangen wegen einer Prozesskostenaufbereitung. Da wurde ich von einem Prozesskostenaufbereiter aufgefordert, sollte da hingehen und die machen lassen, wenn der Aufbereiter das bekommt, dann würde er eventuell für mich den Prozess dann übernehmen. Ja, dann habe ich den Anwalt aufgesucht und habe ihm das gesagt. Ja, sagt er, natürlich mache ich das. Akten übergeben, also die Krankenakten von meinem Mann. Ja, aber wie gesagt, das Dumme war, hinterher hat er das gar nicht an diesen Prozesskostenfinanzierer weitergegeben, sondern hinter meinem Rücken ein Gericht eingereicht. Na, Herr Bonan, verstehen Sie? Ja. Also ich bin da regelrecht reingelegt worden. Und da bin ich erst hintergekommen, als ich vom Gericht die Kostenrechnung erhielt. Die hohe Rechnung. Ja, ich bin ja fast aus allen Wolken gefallen. Ne? Und da haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass er hinter Ihrem Rücken die Klage längst eingereicht hatte, die er nur vorbereiten sollte. Nee, er sollte gar keine Klage vorbereiten. Der hat keine auch nicht. Vollmacht von mir, gar nichts. Ich bin zu eine Aufbereitung? Nein, auch nicht. Ich bin nicht zu ihm zu einer Klage oder sonst was gegangen. Der war niemals mein Anwalt. Ich habe sofort von Anfang an gesagt, ich komme nicht zu einem Mandant, zu einem Mandat. Ich bin nicht Ihr Mandant. Ich komme nur zu einer Prozesskostenaufbereitung für diesen Prozessfinanzierer. Aha. Und wenn der Prozessfinanzierer da von dieser Sache überzeugt ist, wollte er das ja übernehmen. Ja, aber dieser Mann, dieser Rechtsanwalt hat das ja rechtswidrig behandelt. Der hat das da nicht richtig hingeschickt, wie das sein sollte, sondern hinter meinem Rücken zum Gericht. Und dann war ich nur zweimal bei diesem Anwalt. Beim ersten Mal haben wir darüber geredet und beim zweiten Mal kam ich dann dahin, stand ich vor, da schreibt der darüber, über diese Prozesskostenfinanzierungsgeschichte, Klageentwurf. Ich sage, wie, das will ich nicht. Ja, meint er, sowas wäre das. Ich sage, nee, das will ich nicht. Dann sollte ich da die Fehler, die drin waren, korrigieren, durfte ich aber nicht im Original, sondern auf einem externen Zettel. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, aber das hat er überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Überhaupt nicht. Denn hinterher hat er das zu Gericht so gegeben, wie er das geschrieben hatte. Und wie gesagt, ich bin ja dann da erst durch die hohe Kostenrechnung darauf aufmerksam geworden. Er hatte auch noch irgendwo eine Unterschrift reingefälscht? Nein, da hat er... Doch, war ein Papier gewesen, sagten Sie mal. Da wollte er wohl eine Auskunft haben und hat dann so ein Formular genommen. Das war wieder noch ganz was anderes. Ja. Da wollte ich selber, habe ich selber eine Auskunft wegen Unterlagen eingereicht. Und das hat er nachher missbraucht. Aber das ist wieder noch eine andere Geschichte. Das würde jetzt das eine mit dem anderen verbessern. Und das Schlimme ist, dann hat er das bei Gericht eingereicht. Und ich habe dagegen natürlich gesagt, oh, er soll das sofort zurücknehmen. Dann hat er das zurückgenommen und hat er, dieser gute Rechtsanwalt, sich erlaubt, mich mit 6 Mann bescheiden zu belangen. Und dann hat er versucht, also bei Gericht die Kosten, die ihm entgangen sind, einzuklagen. Also der hat dem Gericht schon eine Kostenrechnung für noch gar nicht vorhandene Prozess, wie nennt man das, für den noch gar nicht stattgefundenen Prozess eingereicht. Stell dich das mal vor. Also für eine Fiktion. Aber dann ist er bei Gericht aufgelaufen. Die haben ihm gesagt, sowas geht nicht. Vorgerichtliches kann man hier nicht abrechnen, etc. Das hat er auch ganz schön verloren, diesen Hauptprozess. Nur, dann ist er hingegangen. Das eine war beim Landgericht. Dann hat dieser Mann Klage gegen mich beim Amtsgericht eingereicht. Ja, also das ist diese Mahnbescheide, sagte ich ja. Ja. Einige hat er dann zurückgezogen und aus anderen hat er Klagen gemacht. Ja, und wie gesagt, da er aber die Hauptgeschichte ja verloren hat, gibt es überhaupt gar keine Basis für ihn, gegen mich zu klagen. Vor allen Dingen, dieser Mann besitzt keine Unterschrift von mir. Und ich habe diesen Mann nie zum Anwalt haben wollen, weil ich hatte mir aus einer anderen Stadt einen Anwalt ausgesucht. Zu dem wollte ich gehen, aber dieser Prozessfinanzierer wollte das nicht. Der wollte, dass ich zu dem ging, weil er schon angeblich mal mit ihm gearbeitet hatte. Oder aus anderen Gründen. Ja, und das kam mir so ganz suspekt vor. Das haben Sie mir ja auch erstmal drauf gebracht. Weil in dem Haus dieses Anwalts wohnten die Eltern des Verursachers, also das heißt... Des Gegners, der Feind. Ja, des Feindes kann man sagen. Also das ging da um eine Medizinrechtsfall oder Kunstfehler, wie man das nennt. Und dieser ja, verantwortliche Arzt oder seine Helferin, die da, also zuständigen Ärztinnen, arbeiteten in dessen Abteilung. Und da kam ich dann, ich denke, meine Güte, da hing ein Riesenschild mit dem gleichen Namen. Ja, als wenn sie da den, ich weiß, will jetzt keinen Namen nennen. Aber wenn man da Müller nennt und der dieser ein Verursacher hieß auch Müller, kann man schon stutzig werden. Nur Müller ist jetzt ein Allerweltsname, aber dieses war kein Allerweltsname. Ja. Und dann denkt man, Mensch, dieser Name ist ja nicht so oft, wie kann das sein? Ob das jetzt er selber ist oder seine Eltern oder Bruder, Schwester? Dann habe ich dem Anwalt das auch gesagt. Ja, sagt er, stellen Sie sich mal nicht so an, das ist der Vater von dem und was soll das? Wir werden überall Verwandte von irgendwen auf der Welt finden. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Na, da habe ich dem dann gedacht, ja gut, warum sollst du jetzt voreingenommen sein? Aber nachdem, wie das alles abgelaufen ist, habe ich gedacht, ja, wärst du mal von Anfang an direkt misstrauisch gewesen. Und Sie haben mich noch drauf gebracht, als ob da irgendwie eine, ich weiß es nicht, ob da irgendwas gelaufen ist. Ich kann ein eingespieltes sagen. System. Es ist nur seltsam, warum hat man mich dorthin geschickt? Das ist die unbeantwortete Frage. Ja, aber wissen Sie, Herr Pohlmann, ich habe mal diese ganze Geschichte einer Anwältin einer großen Versicherungsfirma geschildert. Und da sagte die zu mir, ach, sagt Frau Stempel, ach, wissen Sie, glauben Sie doch ja nicht, dass Sie, wenn Sie zum Anwalt gehen, dass das alles honorige, rechtschaffene Leute sind. Das sind alles Bürger wie jeder andere auch, wie Sie und ich auch. Auch ein Anwalt, ja, macht Dinge, die nicht immer in Ordnung sind. Denn ausgerechnet Anwälte kommen häufiger mit solchen Leuten in Kontakt, die schlechte Sachen tun, als jeder andere Bürger. Da war ich natürlich gebügelt. Ich denke, was sagt die? Ich denke, die sagt mir jetzt, ah, beim Anwalt sind sie gut aufgehoben. Ja, von wegen. Da sagt die noch, in ihrer, also sagt sie, ja, hier in unserer, was hast du gesagt, Berufssparte, gibt es auch ganz viel schwarze Schafe. Toll, ne? Ja. Wo weiß ich nur, ob ich jetzt auf ein schwarzes Schaf treffe. Ja. Das ist wohl meistens so. So wie ich es aus den letzten Telefonaten gehört habe, ist man ab und zu mal nicht bei solch einem schwarzen Schaf? Ja. Nein, es gibt ja auch gute Rechtsanwälte. Ja, wenige. Ja, wenige, aber die gibt es. Es gibt auch gute Rechtsanwälte. Da kann man jetzt nicht sagen, die sind alle schlecht. Das würde ich nicht behaupten. Aber... Es hängt davon ab, wie bösartig der Fall gelagert ist. Auch so ein guter Rechtsanwalt kommt ja nicht gleich mit der ganzen Wahrheit. Nee, aber vor allen Dingen dieser Anwalt, der hat mich ja direkt ja, so über den Tisch gezogen. Wir haben ihn ja kennengelernt, ne? Ja, und wie ist es jetzt beim Oberlandesgericht? Ja, das weiß ich noch nicht. Der hat ja jetzt beim Landgericht dreimal unterlegt. Ist er dreimal verloren. Also der hat beim ersten Mal im März verloren, dann als sie da waren verloren. Und dann ist er nochmal dagegen angegangen. Dann habe ich dieses Urteil nochmal hier auf dem Tisch. Das wusste ich gar nicht. Hat er auch verloren. Und das ist jetzt zur Entscheidung, hat er nochmal gegen eingeredet oder eingesprochen oder eingewendet, wie man nennt. Und ist das jetzt, hat das weiter ans Oberlandesgericht gegeben. Aber was soll er denn da? Er hat dreimal verloren. Der Mann hat keine Basis. Der hat keinen Grund, gegen mich zu klagen. Verstehen Sie? Ja. Ich habe keine Unterschrift gegeben, nicht. Aber er hatte wohl falsche Zeugen, kann das sein? Nein. Sohn? Ja, was nutzt der Sohn? Sollte doch etwas aussagen. In einem anderen Fall nutzt ein Sohn was. Und Sie haben ja selber gehört, wie der gesagt hat, Sie arbeiten immer nur ohne. Und dann hat er, jetzt habe ich noch was anderes festgestellt. Damit werde ich ihn auch noch festnageln. Das muss ich erst noch mal rausholen. Das zeige ich ihm bei Gelegenheit mal. Auf jeden Fall, der hat sich da auch noch einen Bock geschossen. Damit werde ich den auch noch überraschen. Das hat er wohl selber nicht bemerkt. Auf jeden Fall, das haben Sie auch gesehen. Dann sagt er, ja, wenn man eine Klage erstellt, ist die auch dafür da, dass man die zu Gericht gibt. Mag sein, nur ich habe nie eine Klage bestellt. Ich habe eine Prozesskostenaufbereitung für einen Prozessfinanzierer bestellt und nicht fürs Gericht. Denn eine Klage hatte ich mir einen anderen Anwalt für ausgesucht. Wenn ich nämlich die Prozesskostenzusage von dem Finanzierer gekriegt hätte, wäre ich nicht bei diesem Anwalt geblieben. Weil irgendwie kam mir das ja schon komisch vor, dass der gleiche Name wie bei dem Verursacher da auftauchte. Aber er war ja mit seinem Sohn in der Verhandlung und hatte den Sohn als Zeugen benannt, nicht wahr? Und auch noch die Sekretärin? Ja, auch, aber die haben bei alle gelogen, dass sie die Balken wiegen. Deswegen sagte ich ja eben, ob er mit falschen Zeugen kam. Haben die Richter ja gemerkt. Deswegen fragte ich ja eben, ob der Rechtsanwalt mit falschen Zeugen dahin ankam. Ja, mit seinem eigenen Sohn. Ja, bei keinem werden Verwandte irgendwie berücksichtigt. Und da werden Verwandte berücksichtigt. Also da muss man sich auch fragen, wo ist man überhaupt, ne? Es hat ja nicht geholfen. Es hat ihm ja nicht zum Erfolg gebracht. Nein, das hat ihm Gott sei Dank gar nichts geholfen. Aber ja, wie viele arme Leute bleiben dann bei solchen Sachen manchmal da und trotzdem auf der Strecke? Ist so, ne? Ja. Naja. Wie viel Geld wollte er insgesamt von Ihnen noch haben? Bitte? Wie viel Geld wollte er von Ihnen insgesamt noch haben? Ach, der hat mich ja jetzt nochmal auf diese 4.000 Euro da verklagt. Und der hatte auch noch, weiß ich nicht, wie viele tausend Kosten für seine nicht vorhandene Arbeit gemacht. Und ich habe ihn für diese Prozesskostenaufbereitung 616,16 Euro bezahlt. Nicht? Dafür, dass er mir diese Sache erstellt hat, um das zu dem Prozessfinanzierer zu schicken. Ja. Das habe ich auf Heller und Pfennig bezahlt. So, aber dieser gute Mann hat gedacht, hat die Klage eingereicht und jetzt, wenn man die Klage ja zurücknimmt, dann muss derjenige, der das da gemacht hat, in einfacher Form bezahlen. Nur ich habe da nie einen Auftrag für gegeben. Also muss der Anwalt das selber zahlen und nicht ich. Wie viel Geld wollte er von Ihnen denn noch zusätzlich haben? Ja, diese 4.000 Euro, die klagt er nach wie vor noch drauf. Und dann war das noch über, ja, nochmal so viel, 3.600 oder 8, ich weiß es nicht mehr genau, das müsste ich raussuchen. Also etwa 8.000 Euro. Da weiß ich nicht, ob das eine jetzt mit dem anderen verrechnet ist, das müsste man auch mal gucken. Weil beim Landgericht hat er eine fiktive Summe gehabt und beim Amtsgericht auch eine fiktive Summe. Beides völlig aus der Luft gegriffen. Ich weiß gar nicht, was der von mir will. Ich habe mit dem Mann nichts am Hut. Ich wollte nie was von dem, beziehungsweise der Versicherer schickt, also diese Prozessfinanzierer schickt mich dahin, wegen dieser Prozesskostenfinanzierung. Aha. Sonst wäre ich niemals, ich wusste gar nicht, dass es den Anwalt gibt. Aber er hat doch irgendwo in einer Urkunde schon mal eine Unterschrift reingebaut, kann das sein? Für so eine Auskunft? So eine Schweigeentbindung oder was in der Art? Nee, der hat ein Schreiben missbraucht. Das hat er dann verändert. Verändert, so war das. Genau. Der hat das total verändert. Hat dann einfach das, was ich geschrieben habe, weggemacht und hat da was anderes von seiner Sekretärin reinschreiben lassen. Eine Urkundenfälschung. So meiner Meinung nach, ja. Aber wie soll man das sonst anders nennen? Er hat ja eine Urkunde hergestellt, die im Ursprung so gar nicht gewesen war. Richtig. Das ist dann eine Urkundenfälschung. Ja, auf jeden Fall muss man aufpassen, wenn man zum Anwalt geht. Dann geht man hin, damit einem geholfen wird. Und statt einem geholfen wird, rennt man da direkt ins offene Messer. Das ist ja nicht mehr normal. Sowas darf es in einem Rechtsstaat nicht geben.